NDR4. Neben Claude Lévi-Strauss, den wir vor einer Woche auf diesem Sendeplatz vorgestellt haben, ist wohl Michel Foucault der bekannteste französische Kulturphilosoph der letzten Jahrzehnte. Auch Foucault gehört zur Schule der Strukturalisten. Sein Hauptarbeitsgebiet waren die Schattenseiten der bürgerlichen Gesellschaft. Rolf Bayer ist der Autor der folgenden Sendung. Nein, nein, ich bin nicht da, wo ihr mich vermutet. Sondern ich stehe hier, von wo aus ich euch lachend ansehe. Mehr als einer schreibt wahrscheinlich wie ich und hat schließlich kein Gesicht mehr. Man frage mich nicht, wer ich bin, und man sage mir nicht, ich solle der Gleiche bleiben. Das ist eine Moral des Personenstandes. Sie beherrscht unsere Papiere. Sie soll uns freilassen, wenn es sich darum handelt, zu schreiben. Mit diesen Worten wehrt Michel Foucault das Interesse an seiner Person ab. Ein anonymer Philosoph zu bleiben, das war sein oft bekundeter Wunsch. 1980 gab er als maskierter Philosoph der Zeitung Le Monde ein Interview, verheimlichte so auf merkwürdige Weise Namen und Autorenschaft. Warum dieses Spiel mit Masken? Warum die Weigerung, sich festzulegen? Vielleicht aufgrund jenes Traumes, den wohl jeder Schriftsteller hegt, aufzugehen in seinem Werk, zu verschwinden in der Textfülle des Geschriebenen, entsprechend dem Diktum Friedrich Nietzsches, dem sich Michel Foucault geistesverwandt gefühlt hat. Es ist der Ehrgeiz des Intellekts, nicht mehr individuell zu erscheinen. Andererseits hat Michel Foucault die persönlich-subjektive Grundlage seiner großen Werke nachdrücklich hervorgehoben. Jedes Mal, wenn ich versucht habe, eine theoretische Arbeit zu unternehmen, ist das ausgehend von Elementen meiner eigenen Erfahrung geschehen. Immer im Zusammenhang mit Prozessen, die ich um mich herum ablaufen sah. Meine Bücher waren immer meine persönlichen Probleme gewesen, mit dem Wahnsinn, dem Gefängnis, der Sexualität. Michel Foucault wird 1926 in Poitiers als Sohn einer Arztfamilie geboren. Er wächst in einem katholisch geprägten Milieu auf, schließt ein Philosophiestudium in Paris ab, erwirbt ein Diplom für Psychologie, wofür er 2 Jahre lang am Hospital von Sainte-Anne arbeitet. Als Psychologe nimmt er im Kreise der medizinisch ausgebildeten Psychiater einen etwas prekären, weil nicht gleichberechtigten Status ein. Auch deshalb sein lebenslanges Interesse für gesellschaftliche Außenseiter, für Ausgestoßene, Wahnsinnige, Gefangene, für Angehörige von Unterschichten, kurzum für jene, die jenseits der Grenzen des Normalen stehen. Foucault in einem Interview. C'est que je me suis toujours intéressé un petit peu au bas côté ou si vous voulez au bas fond. Fouilleur de bas fond, disait Nietzsche. Ich habe mich immer ein bisschen interessiert für die Randerscheinungen, für den Bodensatz. Ein Schnüffler im Bodensatz, wie Nietzsche sagte. Und das ist wohl ein bisschen das, was ich bin. Also, ich habe mich beschäftigt mit dem Wahnsinn. Aber nicht mit den edlen Formen desselben. Nicht mit dem Wahnsinn in seinem harten Zusammenstoß mit der Vernunft, sondern mit dem ganz alltäglichen Wahnsinn, in der Art und Weise, wie er eingefangen, disqualifiziert, eingesperrt, verachtet und erniedrigt wird. 1961 erscheint Foucaults erstes großes Werk Wahnsinn und Gesellschaft. Geschrieben hat er es im Ausland während seiner Lektorentätigkeit an der Schwedischen Universität in Uppsala, am Centre Français in Warschau, am Institut Français in Hamburg. Wahnsinn und Gesellschaft löste in der französischen Öffentlichkeit einen Schock aus. Denn es ging nicht nur um eine Geschichte des Wahnsinns, sondern um eine Geschichte der abendländischen Vernunft, deren repressiven Charakter Foucault am Beispiel des Umgangs mit Wahnsinnigen denunziert. Es ist ein Angriff auf jene aufgeklärte Vernunft, die den Wahnsinn schweigen heißt, ihn aus dem öffentlichen Leben verbannt, jeden Dialog verweigert. Auf der einen Seite gibt es den Vernunftmenschen, auf der anderen Seite den wahnsinnigen Menschen. Es gibt keine gemeinsame Sprache. Die Sprache der Psychiatrie, die ein Monolog der Vernunft über den Wahnsinn ist, hat sich nur auf einem Schweigen errichten können. Ich habe nicht versucht, die Geschichte der psychiatrischen Sprache zu schreiben, vielmehr die Archäologie dieses Schweigens. Musik. Foucault setzt ein mit der Erscheinungsweise des Wahnsinns im Spätmittelalter und im Zeitalter der Renaissance. Damals wurden psychisch Kranke nicht systematisch ausgegrenzt und weggeschlossen. Wahnsinn war ein Phänomen, das den Menschen gegenwärtig war, vertraut und lächerlich zugleich, ein allgemeines Signum der Zeit. Foucault zitiert Erasmus von Rotterdam, den großen Humanisten, der 1510 in seinem Lob der Torheit schrieb: Wenn Sie, meine Herren, das unzählbare Gewirre der Sterblichen vom Monde herabsehen könnten, so würde es Ihnen dünken, Sie sehen Heere von Mücken und Schnaken, die sich untereinander erzanken, bekriegen, belauern, berauben, spielen, Mutwillen treiben, geboren werden, fallen, sterben. Es ist nicht zu ersagen, wie viel verwirrtes Gezeuge und Unheil ein so kleines und hinfälliges Tierchen wie der Mensch stiftet. Wahnsinn war dem Menschen der Renaissance aber nicht nur als Phänomen der Lächerlichkeit gegenwärtig und vertraut, sondern auch als bedrohlich-apokalyptisches Zeichen des nahenden Weltendes. Wir sind feige, schwach, alt, weich, lüstern und Verleumder zugleich. Überall sehe ich nur Narren. Das Ende lässt nicht auf sich harren. Doch merkwürdig. Mitte des 17. Jahrhunderts, als in Frankreich und England die Vorboten der Aufklärung erscheinen, ist es vorbei mit der Duldung des Wahnsinns in der Gesellschaft. Die Kranken, bisher zum Bild mittelalterlichen Gesellschaftslebens gehörig, verschwinden in Internierungshäusern. Foucault schreibt: Durch einen eigenartigen Gewaltakt bringt dann das Zeitalter der Aufklärung den Wahnsinn, dessen Stimmen die Renaissance befreit hatte, zum Schweigen. Der Wahnsinn befindet sich künftig im Exil. Es ist eine Trennungslinie gezogen worden, welche die der Renaissance so vertraute Erfahrung mit einer unvernünftigen Vernunft und einer vernünftigen Unvernunft unmöglich machen wird. Das Zeitalter der Vernunft macht sich daran, die Unvernunft zum Schweigen zu bringen. Die Wahnsinnigen werden in Asylen untergebracht und eingesperrt. Warum dieser Bruch mit der toleranteren Praxis in Mittelalter und Renaissance? Warum die Ausschließung und Einsperrung der Wahnsinnigen im Zeitalter der Aufklärung? Königliches Edikt vom 27. April 1656 zur Gründung des Hôpital Général in Paris. Die Direktoren haben jede Entscheidungsgewalt über Leitung, Verwaltung, Handel, Polizei, Rechtsprechung, Bestrafung und Inhaftierung hinsichtlich der Armen in Paris. Bettelei und Müßiggang sind als Quellen jeglicher Unordnung zu verhindern. Da ist es heraus. Die Wahnsinnigen werden gemeinsam mit Bettlern, Armen, Vagabunden, Obdachlosen weggeschlossen. Kurzum, mit Arbeitslosen und Kriminellen jeglicher Couleur. Kein Wunder, dass sich kurz nach Gründung des Hôpital Général etwa 6000 Pariser, rund 1% der Stadtbevölkerung, im Zuchthaus wiederfindet. Foucault sieht in der Entwicklung Zeichen einer bedrohlichen Wirtschaftskrise und konstatiert: Wenn wir von der anfänglichen Situation ausgehen, hat die Internierung in ganz Europa die gleiche Bedeutung. Sie ist eine der Antworten, die man im 17. Jahrhundert einer ökonomischen Krise gibt, die ganz Europa trifft. Sinkende Löhne, Arbeitslosigkeit, Geldmangel. So zeigt sich die dunkle Seite jener Zeit, die als Zeitalter der Aufklärung gerühmt wird. Psychisch Kranke werden zusammengepfercht mit Bettlern, Melancholiker mit Verbrechern, Tobsüchtige mit Verarmten, Maniker mit arbeitsscheuen Vagabunden. Was diese heterogene Masse verbindet, ist die Verletzung des ersten Gebotes der bürgerlichen Gesellschaft, die Verweigerung der Arbeitspflicht. Deshalb werden die Arbeitsverweigerer und Arbeitsunfähigen und damit auch die Wahnsinnigen zur Arbeit gezwungen. Das Hospital wird zum Arbeitslager. Foucault geht aber noch weiter. Die Arbeit gilt als universales Heilmittel der Internierten, wenn es darum geht, irgendeine Form des Elends zu beseitigen. Aber die Hospitäler sind nicht nur Stätten der Zwangsarbeit, sie sind gleichzeitig ethische Übung und moralische Garantie. Die Arbeit gilt als Askese, als Strafe, als Buße, ja als Zeichen einer gewissen Herzensqualität. Was bedeutet dies für die Betroffenen? Sie wurden im Kreis der Arbeitshäusler nicht gesondert wahrgenommen. Im Deutschen rührt daher die Redeweise von den armen Irren, die ursprünglich nicht besagte, dass die Irren arm waren, sondern zusammen mit Armen eingesperrt wurden. Das heißt aber, die Wahnsinnigen wurden nicht als Kranke behandelt, Ärzte nicht als Therapeuten eingesetzt, sondern, sofern vorhanden, als Büttel der Strafgewalt. Die Internierung der Wahnsinnigen war etwas völlig anderes als die Sorge zu heilen. Die Internierung ist keine erste Anstrengung auf dem Wege zur Hospitalisierung des Wahnsinns in seinen verschiedenen Krankheitsaspekten. Die Internierung ist zur Besserung bestimmt und wenn man ihr ein Ziel setzt, so ist das nicht die Heilung, sondern eher die artige Reue. 150 Jahre lang wird auf diese Weise der Wahnsinn zum Schweigen gebracht. Das ändert sich erst im Zeichen der Französischen Revolution. Die Erklärung der Menschenrechte löst Reformen aus, die den Betroffenen endlich den Status von Kranken bringen. In der Gazette Nationale vom 12. Dezember 1789 ist zu lesen: Das Hospital enthält sicher Kriminelle, Räuber, wilde Menschen. Aber ebenfalls, wie man zugeben muss, eine Menge Opfer willkürlicher Herrschaft, der familiären Tyrannei, des väterlichen Despotismus. In England kommt es durch den Quäker William Tuke zur Einrichtung von Pflegeheimen für Wahnsinnige. In Paris wird Philippe Pinel Leiter der Anstalten. 1794 befreit er seine Klientel von ihren Gefängnisketten, nimmt sie als Kranke wahr. Er ersetzt das drakonische Strafsystem durch regelmäßige Betreuung. Wer als geheilt gilt, wird entlassen. Programmatisch heißt es bei Philippe Pinel: Seit der Revolution bleiben die Kranken nur in den Hospitälern, solange sie krank sind. Und sobald man ihrer vollkommenen Heilung sicher ist, lässt man sie in den Schoß ihrer Familien oder in die Arme ihrer Freunde zurückkehren. Der Beweis dafür existiert in der Form einer allgemeinen Entlassung all jener, die ihren Verstand wiedererlangt haben. Die ärztliche Behandlung der psychisch Kranken seit der Französischen Revolution gilt in den Geschichtsbüchern als leuchtendes Beispiel der Humanität. Foucault schreibt: Man kennt die Bilder. Sie sind aus allen Werken über die Geschichte der Psychiatrie vertraut, in denen sie die Funktion haben, jenes glückliche Zeitalter zu illustrieren, in dem der Wahnsinn schließlich erkannt und gemäß seiner Wahrheit behandelt wird, der gegenüber man nur allzu lange blind geblieben war. Foucault schätzt diese Entwicklung keineswegs so positiv ein. Was unter dem Banner von Fürsorge und Menschlichkeit segelt, stellt sich ihm als neue, raffinierte Form der Unterdrückung der Wahnsinnigen dar. Zwar sind deren äußere Ketten gefallen, doch dafür werden ihnen jetzt innere angelegt, Ketten der Vernunft. Sie werden gleichsam zu minderjährigen Vernunftmenschen, unfähig und nicht berechtigt, für sich Verantwortung zu übernehmen. Foucault erkennt, die Sprache des Wahnsinns wird nicht entziffert, sie wird zum Schweigen gebracht, durch Anpassung an die Vernunft domestiziert. Die klassische Internierung hatte einen Zustand der Entfremdung geschaffen, die den Internierten nur als Fremden oder Tier einsperrte und erkannte. Anstaltsleiter Pinel hingegen verlegte die Entfremdung nach innen. Der Irre wird von sich selbst, von seinem Wahnsinn abgegrenzt. Es wird deutlich, worauf Foucault hinaus will. Die angeblich humane Behandlung der Kranken erweist sich als Dressurakt des Wahnsinns durch die Vernunft. Foucault hingegen geht es gerade darum, die Sprache des Wahnsinns hörbar zu machen. Deshalb verweist er immer wieder auf Wahnsinnige der Antike, auf Ödipus und Orest, nennt für die Neuzeit Friedrich Hölderlin, Gérard de Nerval, Friedrich Nietzsche, Vincent van Gogh, Antonin Artaud. Aber welche Wahrheit kommt in deren Wahnsinn zum Vorschein? Fragen über Fragen. Foucault lässt viele unbeantwortet, was seine Leser irritiert. Viele von ihnen hegen zudem den Verdacht, dass Foucaults Kritik der abendländischen Vernunft ungerechtfertigt ist, zumindest aber überzogen. 1971 gründet Foucault, der inzwischen Professuren an den Universitäten in Clermont-Ferrand, Tunis, Vincennes und schließlich am berühmten Collège de France wahrgenommen hat, eine Gefangenenhilfegruppe. Aus der Arbeit mit Inhaftierten geht sein wohl populärstes Buch hervor, Überwachen und Strafen, das 1975 erscheint. Es beginnt mit der Gegenüberstellung zweier Strafstile. 1757, Hinrichtung von François d'Amiens, wegen Anschlags auf das Leben von König Ludwig dem 15. An den Brustwarzen, Armen, Oberschenkeln und Waden soll er mit glühenden Zangen gezwickt werden. Seine rechte Hand soll mit Schwefelfeuer gebrannt werden und auf die gezwickten Stellen soll geschmolzenes Blei, siedendes Öl, brennendes Pechharz gegossen werden. Dann soll sein Körper von 4 Pferden auseinandergezogen werden und zergliedert werden. Seine Glieder und sein Körper sollen vom Feuer verzehrt werden und zu Asche gemacht und seine Asche in den Wind gestreut werden. So das grausige Strafritual aus dem Jahre 1757, ein öffentliches Schauspiel. 75 Jahre später sieht die Strafpraxis ganz anders aus. Die peinlichen Strafen sind verschwunden. Es wird jetzt subtiler, geräuschloser gestraft, in der Verborgenheit der Gefängnisse. 6 Uhr morgens aufstehen. 9 Stunden Arbeit täglich, 2 Stunden Unterricht. Dazwischen Gebet und religiöse Lesung. Foucault kommentiert: Das eine Mal eine Leibesmarter, das andere Mal eine Zeitplanung. Die Strafe soll eher die Seele treffen als den Körper. Das Gefängnis ist totale und asketische Institution. Es muss ein erschöpfender Disziplinarapparat sein. Einmal muss es sämtliche Aspekte des Individuums erfassen, seine physische Dressur, seine Arbeitseignung, sein alltägliches Verhalten, seine moralische Einstellung, seine Anlagen. Sein Einwirken auf das Individuum duldet keine Unterbrechung, unaufhörliche Disziplin. Schließlich verleiht es eine fast totale Macht über die Häftlinge. Es hat seine inneren Unterdrückungs- und Züchtigungsmaßnahmen. Despotische Disziplin. Das also ist das Gefängnis der Aufklärung. Was oberflächlich wie Humanisierung aussieht, verglichen mit der Marter- und Folterpraxis vorangegangener Zeiten, enthüllt sich bei näherem Zusehen als umfassende Disziplinargewalt am Menschen. Noch beunruhigender, Foucault vergleicht die Disziplinierungsmethoden der Anstalten mit denen in Schulen, Werkstätten, Manufakturen, Kasernen. Und was entdeckt er? Überall dieselben Disziplinierungsstrategien, die im Gefängnis am lückenlosesten und umfassendsten zur Geltung kommen. Foucaults irritierendes Fazit, ein fulminanter Angriff auf die Errungenschaften der Aufklärung, des Zeitalters der Vernunft. Die Aufklärung, welche die Freiheiten, die Menschenrechte, das gleiche Recht für alle, den Parlamentarismus erfunden hat, hat auch die Disziplin erfunden. Die Entwicklung und Verallgemeinerung der Disziplinaranlagen in Schule, Werkstatt, Manufaktur, Kaserne und Gefängnis bildete jedoch die dunkle Kehrseite dieser Prozesse. Michel Foucault hat in der Beschreibung von Aussperrungs- und Disziplinierungsmaßnahmen die dunkle Kehrseite der Aufklärung herausgearbeitet. Er nannte seine Methode eine Mikrophysik der Macht. Und wie sieht er die Entstehung der neuzeitlichen Wissenschaften, die der Aufklärung Leit- und Handlungsmuster liefern? 1963 macht seine Geburt der Klinik Furore, in der er die moderne Medizin unter die Lupe nimmt. Die Ergebnisse sind wieder einigermaßen beunruhigend. In minutiösen Analysen weist Foucault nach, dass nicht das Ethos des Heilens, ärztlicher Humanismus und die spontane Begegnung zwischen Arzt und Patient der modernen Medizin zum Durchbruch verhalfen, sondern etwas völlig anderes. Öffnen Sie einige Leichen. Mit diesem Fanal beginnt die moderne Medizin. Im Widerspruch zur christlichen Heilkunde des Mittelalters, die die Sezierung von Leichen verbot. In Abgrenzung auch zur Medizin des 17. und 18. Jahrhunderts, die sich weitgehend mit abstrakten Tableaus begnügte, in denen Krankheitssymptome nur klassifiziert wurden. Öffnen Sie einige Leichen. In diesem neuen Bild, das die klinische Erfahrung von sich selbst entwirft, rüstet sie zur Erkundung eines neuen Raums, des unberührbaren Raumes des Leibes, jener undurchdringlichen Masse, in welcher sich Geheimnisse verbergen und das Mysterium der Ursprünge selbst eingehüllt ist. Am Beginn der modernen Medizin, so Foucault in Geburt der Klinik, steht die Wahrnehmung des toten Menschen, des Menschen in seiner Begrenztheit und Endlichkeit. Was das für die Entstehung der modernen Heilkunde und des neuzeitlichen Menschenbildes bedeutet, beantwortet Foucault so. Aus der Einfügung des Todes in das medizinische Denken ist eine Medizin geboren worden, die sich als Wissenschaft vom Individuum präsentiert. Es ist von entscheidender und bleibender Bedeutung für unsere Kultur, dass ihr erster wissenschaftlicher Diskurs über das Individuum seinen Weg über den Tod nehmen musste. Ganz allgemein ist vielleicht die Erfahrung der Individualität in der modernen Kultur an die Erfahrung des Todes gebunden. Die Endlichkeit des Menschen hat Foucault noch einmal untersucht, ausführlicher, breiter, in Die Ordnung der Dinge, seinem 1966 erschienenen, wohl schwierigsten Werk. Darin stellt er die These auf, erst in den Humanwissenschaften des 19. Jahrhunderts wird der durch Endlichkeit gekennzeichnete Mensch zum privilegierten Subjekt und Objekt der Wissenschaften. Die Biologie entdeckt die rätselhafte Gebundenheit des Menschen an seinen Körper. Die politische Ökonomie sieht ihn als Mängelwesen, das sich in produktiver Arbeit verzehrt. Und die moderne Linguistik interpretiert Sprache als anonymes Regelsystem, dem er unterworfen ist. Mit der Autonomie des Selbstbewusstseins und des Individuums ist es folglich nicht weit her. Der moderne Mensch ist in Wahrheit nicht autonom, sondern nur noch Organismus, Produzent und Konsument, problematisches Lebewesen, Sprachvehikel. Anders hingegen die Wissenschaft des 18. Jahrhunderts, der Foucaults heimliche Sehnsucht gilt. In ihr hatte sich der Mensch noch nicht zum problematischen Mittelpunkt aufgespreizt. Foucault verdeutlicht seine Auffassung in einer Bildbeschreibung, die von vielen seiner Interpreten als ingeniös eingeschätzt wird. Es geht um das Gemälde »Die Hoffräulein« von Velázquez. Wichtiger als das, was auf dem Bild zu sehen ist, ist, was nicht gezeigt wird. Der Mittelgrund des Bildes zeigt den Maler vor seiner Leinwand, von der nur die Rückseite sichtbar ist. Das spanische Königspaar hingegen, das er malt, glänzt durch Abwesenheit. Es wird nur in einem kleinen Spiegel im Hintergrund reflektiert. Alle direkt abgebildeten Figuren schauen aus dem Bild heraus, dem Betrachter in die Augen. So ergibt sich ein Spiel von wechselseitigen Repräsentationen, in denen aber das wirkliche Subjekt fehlt, das spanische Königspaar. Foucault folgert: Vor dem Ende des 18. Jahrhunderts existierte der Mensch nicht. Dieser Welt, in der sich alles in einem luziden Spiel von Repräsentationen auflöst, in der sich der Mensch noch nicht zum Mittelpunkt von Welt und Wissenschaft aufgeschwungen hat, gilt Foucaults geheime Sehnsucht. Deshalb jene schockierenden Sätze, mittels derer er die moderne, sich aufspreizende Subjektivität verabschieden möchte. In unserer heutigen Zeit kann man nur noch in der Leere des verschwundenen Menschen denken. Der Mensch ist eine Erfindung, deren junges Datum die Archäologie unseres Denkens ganz offen zeigt. Vielleicht auch ihr baldiges Ende. Solche Sätze vom möglichen Tod der neuzeitlichen Subjektivität haben schärfsten Widerspruch erfahren, besonders von Seiten der deutschen Philosophie, die sich gerne als Hüterin einer aufgeklärten, vernünftigen Subjektphilosophie versteht. Manfred Frank hat, auch mit Blick auf Foucault, die aufgegebene Frage deutlich umrissen. Wie kann man den fundamentalen Gedanken des neuzeitlichen Humanismus retten, der die Würde des Menschen an den Gebrauch seiner Freiheit bindet und nicht duldet, dass man der Bedrohung menschlicher Subjektivität durch den Totalitarismus der Regelsysteme und sozialen Codes moralisch Beifall spendet? Soweit Manfred Frank 1984, dem Jahr, in dem Foucault sein mehrbändiges Werk »Sexualität und Wahrheit« vollendet. Ein neues Gesicht des Philosophen wird sichtbar. Ein Foucault, der sich auf dem Wege zu einer positiven Subjektivität befindet, was in gewisser Weise eine Zurücknahme früherer Positionen bedeutet, denn da wurde Subjektivität ja immer kritisch gesehen und bewertet. Er vertieft sich in die Ethik des antiken Griechentums und entwickelt am Beispiel der antiken Sexualmoral eine Theorie der guten Macht, die in der Sorge um sich gründet, in der Mäßigung und Selbstbeherrschung zum Ausdruck kommen. Leider ist es nicht mehr zu einem lebendigen Dialog mit dem neuen Foucault gekommen. Der Philosoph starb am 25. Juli 1984 in einem Raum jenes Hôpital Général in Paris, das er einst in seinen Studien über den Wahnsinn so eindringlich umkreist hat. Todesursache war AIDS, die verfemte Krankheit, die allzu schnell auch den Kranken verfemt. Mikro, wenn's. Sie hörten Michel Foucault, Wahnsinn und Wissenschaft. Die zweite Folge unserer Reihe über französische Kulturphilosophen von Rolf Bayer. Und nur noch der Blick auf das Bildungsprogramm von morgen Nachmittag. Um 15.05 Uhr geht es dann unter dem Titel »Die Erfindung des Negers« um das Bild des Afrikaners in der deutschen Kulturgeschichte. Und anschließend können Sie eine Sendung über das Multitalent Kurt Schwitters hören.